12. Artikel, der letzte. Was lehrt uns der letzte Artikel? Ein ewiges Leben. Ich glaube an ein ewiges Leben. Der letzte Artikel des Glaubensbekenntnisses lehrt uns, dass es nach diesem Leben ein anderes Leben gibt, ein ewig seliges für die Auserwählten im Paradies oder ein ewig unglückliches für die Verdammten in der Hölle. Kann keiner auskommen. Diese Tatsache des ewigen Lebens, so oder so. Paradies oder in der Hölle, das Fegfeuer, ist natürlich dann zu Ende nach der Auferstehung der Leiber. Dem letzten Gericht sich in Wohlgefallen auflösen, in den Himmel kommen.